Der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Kriegsversammlung der DFAR, Kim Yong-nam, kehrte am nach dem offiziellen Besuch in der Republik Äquatorial Guinea, wo er an der Amtsantrittsfeier des Präsidenten teilgenommen hatte, am 26. Mai mit einer Maschine ein.